Упражнение 38, страница 110. Sind Sie im ersten Studienjahr? Übersetzen Sie die Texte ins Russische? Verstehen Sie alle Wörter? Bilden Sie Beispiele? Schreiben Sie die Aufgaben täglich? Korrigieren Sie die Fehler? Ist das Studium schwer? Fahren Sie um 6 Uhr nach Hause? Nehmen Sie den Bus? Lesen Sie unterwegs?